Selinda und Monocle wäre doch auch ein guter Titel für die nächste deutsche exklusive Kaito Kids on der Wand. Nein! Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast im Jahr 2018. Heute geht es um die News aus dem Juli 2018 und wir nähern uns den neuen Detective Conan-Folgen bei ProSiebenMax, das noch ganz am Rande. Mit dabei ist heute auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Ich begrüße Olli. Hallo Olli. Schönen guten Tag zusammen. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, und dann starten wir direkt durch mit den ersten Ankündigungen, die wir heute für euch haben. Zunächst haben wir auch einen Themenpodcast wieder rausgebracht, Karate und Orchideen zum RAN-Sonderband, den könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn euch der RAN-Sonderband interessiert, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr euch den kaufen wollt und wenn ihr den schon habt, vielleicht auch, um dann zu wissen, wie er uns gefällt. Ja, vielen Dank dann nochmal an euch, dass ihr die Aufnahme übernommen habt und... Dann haben wir noch die Meldung zur Animagic, die ja wieder in Mannheim stattfindet. Und zwar, wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, genau an diesem Wochenende, also 3. bis 5. August in Mannheim im Rosengarten. Da werden wir auch wieder vor Ort sein, führen auch wieder User-Treffen durch. Wird allerdings schon zu spät sein, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Von daher, ja, vielleicht wart ihr auch dort und habt uns getroffen. Das freut uns natürlich immer sehr. Ansonsten werden wir höchstwahrscheinlich im nächsten News-Podcast auch natürlich berichten, wie es uns gefallen hat, was Detective Conan spezifisch dabei war. Gibt ja einige Programmpunkte, die darauf schließen lassen könnten. Mal sehen, genau. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland-Bereich und da haben wir zunächst eine Meldung zu den neuen Folgen betreffend. Wie gesagt, 22. Oktober geht's bei ProSiebenMax los mit der Episode 334. Detective Conan setzt ja jetzt eine kurze Zeit aus, da läuft ja Gintama, jetzt wurde ich auch ganz verwirrt nach dem letzten Podcast, Gintama, auf dem Sendeplatz von Detective Conan. Zwei Folgen kommen noch, wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, am 6. und 7. August, die Folgen 332 und 33 und danach läuft Gintama, bis dann Detective Conan am 22. Oktober mit neuen Folgen durchstartet und wir haben jetzt die erste oder eine weitere Besetzung bekannt gegeben bekommen, inoffizieller Weise. Und zwar wird uns die Stimme von Ai Haibara erhalten bleiben, nämlich Andrea Katrin Löwig wird auch weiterhin Ai Haibara sprechen, ist ja seit Folge 1 dabei, in allen Filmen, in allen Specials, also immer hatten wir die gleiche Synchronsprecherin für Ai. Und das wird jetzt auch in der 5. Staffel so bleiben. Das hat sie auf Instagram auf eine Frage unter einem Post bekannt gegeben. Freue ich mich natürlich sehr, nachdem auch Tobias Müller bekannt geworden oder schon bekannt war als Sprecher und ein paar weitere auch noch. Ach ja, Oliver Feld als Heiji und Martin Kautz als Shuichi Akai. Jetzt haben wir den vierten Sprecher, beziehungsweise fünften, wenn man Shinichi und Conan gesondert aufführt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Megorel wieder von Klaus-Dieter Klepp synchronisiert. Hoffentlich! Ja. Ist das nicht schon bestätigt? Oder habe ich das geträumt? Nee, das war nur so, dass Karin Lehmann in ihrem Artikel auf ProSiebenMax davon erzählt hatte, wie Klaus-Dieter Klepp irgendwie bei Aufnahmen Anekdoten zum Besten gegeben hat. Und daher ist es schon so offenes Geheimnis, dass er wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein wird. Vielleicht als Nebenrolle oder so. Nein, als Megure hoffentlich natürlich. Der saß nur da zum Zugucken bei den Ja, genau, Namen. Genau. Und witzelt ein bisschen rum. Ich gehe mal davon aus, weil er hat in den Filmen bisher immer unseren Megure synchronisiert. Also warum? In der Serie auch, also auch. Immer. Ja, auch. In der Serie auch, natürlich. Aber die Filme wurden ja jetzt so aktuell synchronisiert bei uns. Genau. Also gehe ich davon aus, dass er auch bei den neuen Folgen diese Rolle gerne wieder übernehmen wird. Vielleicht hört er jetzt den Podcast und schreibt uns einen Kommentar dazu. Ja, genau. Ansonsten ist zur weiteren Besetzung noch nicht mehr bekannt. Aber sobald wir mehr wissen, lest ihr das natürlich sofort bei uns auf conannews.org. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen, Monaten wird da noch einiges durchsickern. Bis zum 22. Oktober ist da noch ein bisschen Zeit. Über 2 Monate knapp, 2,5. Ja, wir haben jetzt ein paar Sprecher bekannt gegeben und auch zur Aufteilung der Specials und so weiter. Es wird natürlich immer jetzt einige News geben, denke ich. Das ist ja natürlich wie gewohnt bei uns. Ja, abseits davon haben wir auch ein neues TV-Special präsentiert bekommen. Genau, seit dem 21. Juli ist die Episode 1, die ja auch schon im Kino lief dieses Jahr, bei Anime On Demand verfügbar. Und seit dem 27. Juli könnt ihr euch die DVD und Blu-ray auch kaufen. Ist ganz regulär im Handel verfügbar, zusammen mit zwei alten Filmen, die nochmal neu aufgelegt wurden, als als Blu-ray-Remake natürlich. Ich glaube, Film 9 und 10 waren das, also wir kommen da auch gut voran. Ja, bald sind wir dann auf dem aktuellen Stand quasi und haben alle Filme auch als Blu-ray verfügbar. Ja, hat denn jemand von euch die Episode 1 schon geschaut bei Anime On Demand oder schon auf DVD und Blu-ray gekauft und kann einen kurzen Eindruck geben? Wir hatten ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal kurz für die Hörer, falls sie noch überlegen, Episode 1 zu kaufen. Wir machen auch noch einen Audiokommentar dazu, ist auf jeden Fall in der Planung. Ihr kennt das ja ganze von uns, haben wir zu den Filmen gemacht und zum ersten TV-Special, meine ich auch, ja, haben wir gemacht, nicht wahr? Ja. Ja. Ja, natürlich. Wir sind ja der Conan-Cast, ja, genau. Ja, also ich habe Episode 1 gesehen und ich denke mal, ihr könnt auch alle was mit dazu sagen, denn die Episode 1 lief ja auch schon im Kino. Da wird sich nicht viel geändert haben zu der Fassung, die jetzt bei Anime On Demand erschienen ist. Ich habe sie mir dann bei Anime On Demand das erste Mal angesehen und war auch ja, ganz gespannt darauf, weil wir ja auch damals bei den Synchronarbeiten zusehen durften. Ich bin ja mit Kevin nach Berlin damals gefahren. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Es war sehr schön, das zu sehen und deswegen, ja, habe ich mich sehr gefreut, jetzt sozusagen den fertigen Film zu sehen in dieser großartigen Länge und wusste vorher auch noch nicht großartig etwas über Episode 1 und konnte mir da ja auch noch gar nicht groß vorstellen, wie sie denn diese Episode gestreckt haben und ja, war daher sehr überrascht, was sie so alles eingebaut hatten und was zwischengeschoben wurde und wann sozusagen die Szenen, die man aus der originalen ersten Episode kennt, wann die sozusagen mit eingestreut wurden, dass die halt teilweise recht spät und so kamen, also ja, hat mir sehr gut gefallen, diese Erweiterung, auch sehr schön fand ich natürlich am Anfang dann den Einblick, den wir bei Sherry ins Labor bekommen haben, wie sozusagen der, ja, ein kleiner Alltag von ihr aussieht da. Man sieht ja sonst wenig von der Organisation, da hat man mal ein bisschen mehr gesehen. Und ja, auch ansonsten, ja, fand ich das sehr gut, wie sie das so umgesetzt haben oder was sie so an Zwischenstories mit dazugepackt haben. Das wäre auch mal ein Manga wert. Alltag in der Organisation. Ja, ich hatte das Special damals im Kino gesehen, als es hier lief mit deutscher Synchronisation. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Und vielleicht auch nochmal für alle, die sich unsicher sind, das zu kaufen, weil es ja quasi eine Neuauflage der ersten Folge oder ersten und zweiten Folge ist. Ich finde schon, dass man sehr viele Extras noch mit dabei hat, also zusätzliche Szenen, die im Original nicht mit dabei waren, die das Ganze, naja, aufwerten, also die Hintergrundgeschichte und dann ein bisschen in die Zukunft gedacht. Also das ist einfach sehr schön nochmal alles aufbereitet, von vorne bis hinten, mit ein paar zusätzlichen Szenen und auch natürlich einiges geändert im Vergleich zur damaligen TV-Ausstrahlung. Also ich finde es rundum gelungen, kann man sich durchaus anschauen, werden wir natürlich auch noch tun, wie gesagt, in einem Audiokommentar. Ja, genau. Man sollte aber nicht dasselbe erwarten wie bei dem ersten TV-Special, das Verschwinden des Conan Edogawa war, weil die ja fundamental, auch wenn es beides TV-Specials sind, eine sehr andere Prämisse haben. Weil das hier ist eben erweitertes Remake und das andere ist ein komplett eigenständiges Ding, was viel mehr auf so eine filmmäßige Struktur ausgelegt ist, was jetzt Episode 1 nicht ist. Aber ich denke, als Fan kann man trotzdem bedenkenlos zugreifen. Was ich auch noch erwähnen möchte, was vielleicht dem einen oder anderen einen Kritikpunkt für den einen oder anderen Fan liefert, ist, dass wir halt auch fast alle bisherigen damaligen deutschen Stimmen wiederhören. Ja, genau. Kevin hat es ja immer als die bis dato beste Synchronisation von Detective Conan bezeichnet. Ob es das jetzt ganz genau ist, möchte ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall eine sehr gute Synchronisation mit allen bekannten Stimmen, die man auch von früher kennt. Wurde ja bei Oxygen aufgenommen. Ja, von daher. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da ist seit dem 5. Juli der Sonderband Karate und Orchideen erhältlich. Ich hatte es ja schon gesagt, auch wieder bei Egmont Manga natürlich, ein Deutschland-exklusiver Sonderband. RAN hatte sich ja in der Umfrage durchgesetzt auf der EMA-Website. Genau, bald kommt ja noch der Kogoro-Sonderband und dann sind wir auch vorerst durch mit den deutschen exklusiven Sonderbänden. Zumindest hoffe ich das. Ich vermute allerdings, es werden weitere kommen. Falls euch interessiert, wie gesagt, wie der Karate und Orchideen-Sonderband so ist, dann könnt ihr gerne in unseren Themen-Podcast reinhören. Ja, denke mal, man kann ja auch schon mal eine Kaufempfehlung aussprechen. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Karate und Orchideen mit leider wenig Karate, weil gab's ja nichts so, aber mit Orchideen. Naja, also. Ja, damals durften wir nicht über den Titel abstimmen, oder? Das war bei Kogoro der Fall, nicht wahr? Wie auch immer der Sonderband jetzt noch heißt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das dauert ja noch ein paar Monate. Und wenn wir jetzt Pech haben, sitzen wir jetzt nämlich gerade, wo dieser Podcast rauskommt, auf der Animagic und EMA hat gerade 10 neue deutsche Sonderbände angekündigt. 10! Dann lest ihr es natürlich auf colinews.org, ihr kennt das Ganze. Der Kogoro-Sonderband ist doch aufgewacht Kogoro, oder? Aufgewacht Kogoro, mit Ausrufezeichen am Ende. Ja. Mit Ausrufezeichen. Zum Glück, solange es nicht Schlaf und Sühne ist, ist alles in Ordnung. Oh Gott, oh Gott, ja, das war ja. Wir erinnern uns. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit den mit Detective Conan Weekly, den deutschen Kapiteln, also den japanisch-deutschen Kapiteln. Da haben wir noch das Kapitel 1017, das Lasse letztes Mal schon angetickert hatte, kurz angerissen. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen weiter ausholen, gerne. Conan hat den Fall natürlich, wie es sich am Ende des letzten Kapitels 1016 angedeutet hat, den Fall bereits gelöst, zerpflückt die ganzen verschiedenen Sterbenachrichten. Und bespricht das alles mit Chiba, die dann nach ein paar Irrungen und Wirrungen feststellen, okay, der Täter ist der Typ mit dem Blau im Namen, Kengo Auno. Und leider bemerken sie auch, Moment, der Täter hat nicht Yumi in seiner Gefangenschaft, sondern er hat sich aus irgendwelchen Gründen Naiko geschnappt. Was wir ja auch schon in des letzten Kapitels gesehen haben. Naiko unterhält sich währenddessen mit dem Täter, sagt ihm, hey, wäre mal gut aufzugeben. Aber der Täter hält davon überhaupt gar nichts und will weiterhin Yumi töten, zumindest die Yumi, die er am Telefongespräch von den zwei toten Polizistinnen mitbekommen hat, wobei er natürlich nicht weiß, um wen es sich handelt und dass es eigentlich gar nicht die Polizistin Yumi ist, sondern eine Hostess. Aber der Täter macht sich davon nicht so viele Gedanken und sagt, ja gut, wenn hier jemand kommt, ich bringe einfach eh jeden um, der kommt. Und dann sagt Naiko, na gut, dann sage ich dir eh nicht, wer und wo Yumi ist. Denn dass die stirbt, das will ich nicht. Gott sei Dank ist Naiko auch gar nicht darauf angewiesen, irgendwas sagen zu müssen. Und auch ihr eigener Tod kann von Conan und Chiba schlussendlich doch verhindert werden. Wobei sich Naiko aber eine Verletzung zuzieht. Denn Chiba löst die Falle des Täters aus Versehen, nachdem er schon festgenommen wurde. Und befindet ein Armbrustbolzen, rast auf ihn zu, doch Naiko schafft es irgendwie, Chibas gesamtes Körpergewicht aus der Schusslinie zu tackeln, wird dafür aber selbst am Bein erwischt und zieht sich eine leichte Fleischwunde davon. Problem, Chibas Auto hat er ein bisschen weiter weggeparkt, deswegen sagt er, okay, trage ich dich halt so zum Krankenhaus. Warum hast du das eigentlich gemacht? Ja, weil ich liebe dich, sagt sie nicht. Sie sagt, ich bin eine Polizistin. Deswegen doch keine romantischen Entwicklungen mehr bei Naiko und Chiba. Doch dann ist da auf der Weg zum Krankenhaus eine rote Ampel. Und es ist kein Auto in der Nähe und kein anderer Fußgänger. Und Chiba denkt sich, eigentlich verblutet die hier gerade, die ich hier rumtrage auf meinem Rücken. Vielleicht sollte ich doch jetzt einfach zum Krankenhaus gehen und die rote Ampel so überqueren. Doch Naiko kann ihn gerade noch davon abbringen, bevor er sich in die Sünde stürzt und kann natürlich in einem schönen dass wir jetzt einmal den Kreis schließen und Naiko eben das alte Zitat, was Chiba ihr damals in der Kindheit mitgegeben hat, mit dem, dass wenn man einmal trivial die Regeln bricht, dass sich das in dem Wesen verankert des Menschen und deswegen soll man das nicht tun. Und Chiba erkennt, ach, du bist doch meine Kindheitsfreundin Und Naikos einzige Antwort darauf ist halt zu sagen, dass Shiba echt langsam ist und nur umarmt ihn einfach. Weiteres können sie aber nicht klären, denn Con weist sie darauf hin, die Ampel ist inzwischen grün, ihr könnt jetzt rübergehen. Danke, eure Liebesgeschichte ist jetzt hoffentlich durch. Und Con selbst kriegt dann noch einen Anruf auf Naikos Handy, was er aufgesammelt hat, von Yumi, die irgendwie bei Shukichi zu Hause direkt eingeschlafen ist und deswegen überhaupt nicht mitbekommen hat, dass Naiko entführt worden war. Tadam, hat sie ein bisschen was verpasst. Gut. Am Ende des Falls kriegen wir noch so eine... Ich meine, jetzt wo die romantische Sache durch ist, da kommt jetzt nur noch ein kleiner Abschluss, nämlich sowas Triviales wie Kuroda telefoniert mit Bourbon, fragt sich so hier, hast du meinen Auftrag erfüllt, dass du Con alles über den Fall sagst, hat Bourbon gemacht. Und dann wollte er noch wissen, ob es noch irgendwas anderes zu berichten gibt, doch Amuro muss zwar an das Treffen mit Shuichi Akai, Yusaku Kuto und Yuki Kuto denken, doch sagt, ich habe nichts zu sagen und daraufhin sagt Kuroda nochmal, hey, vergiss nicht, regelmäßig Bericht zu erstatten. Bourbon, Ausrufezeichen. Damit endet das Kapitel und die aktuelle Veröffentlichungsphase von Detektiv Conan, denn wir gehen in eine 7-wöchige Pause und der Manga geht erst am 29. August weiter. Dadum. Tja, immerhin. So lange warten, oh mein Gott. Mir kam die Wartezeit auf das letzte Kapitel oder die letzten zwei schon so ewig vor. Aha, die sind aber alle wöchentlich erschienen, also. Echt? Oh, dann. Ja, die letzten 5 Kapitel sind alle wöchentlich erschienen. Es ist ein bisschen zu warm hier, deswegen bin ich da ein wenig Hitze geschädigt. Es ist hier verziehen, ja. Das leitet vermutlich auch gut in die News, über die wir in der spoilerfreien Zone haben. Denn in dieser 7-wöchigen Pause gesellte sich noch eine News dazu, dass das Spin-Off Zero's T-Zeit, was sich um Zero bzw. Bourbon bzw. Toru Amuro bzw. Rei Furuya dreht, was ja seit Anfang Mai läuft und immer wöchentlich halt kam und auch wenn Con kam, kam auch Zero's T-Zeit und wenn Con nicht kam, dann kam auch Zero's T-Zeit und ab sofort ist es jetzt so, es kommt entweder Zero's T-Zeit oder Detektiv Con. Das heißt, Zero's T-Zeit ist ab jetzt immer da, Füllwerk, immer dann, wenn Con gerade Pause macht, in den Wochen kommt Zero's T-Zeit raus. Vermutlich, hoffentlich ist es jetzt einfach so, um Gosho Aoyama halt mehr Freiraum zu geben, dass er sich weiterhin dem widmen kann, dass er seinen Arbeitsrhythmus umstellt, was er ja damals im Dezember angekündigt hat, hey, ich muss das jetzt mal ändern. Nach 30 Jahren und einem Krankenhausaufenthalt und einem längeren viermonatigen Pause und mal schauen. Und dass es dann eben nicht diesen Druck gibt, dass es halt, es gibt, ab jetzt gibt es halt in jeder Ausgabe der Shonen Sunday Conan-Inhalt im weitesten Sinne. Entweder halt Spin-Off oder Hauptmanga. Und ich hoffe, dass das einfach alles in dem Fokus steht, dass Gosho Aoyama die Zeit bekommt, um gesund, um weiterhin den Manga so zu machen, wie er es will, während er seine Gesundheit nicht weiter irgendwie schädigt. Was natürlich begrüßenswert wäre. Ja, das nimmt natürlich ein bisschen, den Wind aus den Segeln von dem Spin-Off. Denn es ist ja jetzt sozusagen nur noch das Füllwerk für Detective Conan und kein eigenständiges Werk mehr, das abseits davon gut brillieren könnte. Andererseits war es das ja eh schon die ganze Zeit. Von daher denke ich auch, dass es eine gute Lösung ist, dass man jetzt sozusagen immer, wenn man sich eine Shonen Sunday kauft, weiß, entweder ich habe Detective Conan drin oder ich habe Zero's T-Zeit drin, also entweder oder. Und wenn man früher doppelte Kapitel hatte, also sowohl Detective Conan als auch Zero's T-Zeit, das ist ja ein bisschen überladen, kann man ja nicht anders sagen. Stattdessen, die jetzige Lösung finde ich dann doch deutlich besser mit dem abwechselnden Erscheinungsrhythmus. Bzw. abwechselnd ist es ja gar nicht, aber halt entweder oder. Deswegen ist es ja auch so, normalerweise kommen Spin-Offs von Manga-Serien ja nicht im gleichen Magazin wie die Hauptserie. Eben genau aus diesem Grund. Das hat die Shonen Sunday schon mal gemacht, nämlich bei Magi oder Magi oder wie nennt man das im Deutschen? Keine Ahnung. Magi, ja. Ja, da kam nämlich auch das Sinbad-Spin-Off, kam auch erst in der Haupt-Shonen Sunday für das, glaube ich, den ersten Band oder so. Und dann wurde das eben verschoben in die in das Online-Magazin der Sunday, Ura Sunday oder Sunday Webri. Und Das ist eigentlich das Schicksal, was ich auch die Justizzeit vorausgesagt hätte, dass die halt das am Anfang in der Haupt-Sunday laufen lassen zur Bewerbung und dann irgendwann auf die Online-Manga-Plattform verschieben, die sie haben, auf eine der verschiedenen, damit es eben nicht diese Überlappung gibt. Und vielleicht hat sich das dann einfach so ergeben, dass sie es jetzt einfach stattdessen so machen. Da hat man die Überlappung auch nicht, aber muss nicht verschieben und so. Und es kommt ja im Endeffekt beiden Mangaka zugute. Weil wenn definitiv, der ja. Takahiro Arai, auch wenn er nur 12 Seiten zeichnen muss immer pro Woche, das sind deutlich weniger, und er nicht so viel im Voraus planen muss wie Gosho, ist das natürlich für ihn auf lange Sicht auch besser. Ja, und da kommt jetzt auch der erste Manga-Band hier raus zu dem Zero-Spin-Off, nicht wahr? Richtig, am 8. August kommt er in Japan raus. Das Spin-Off über den Täter, Hanzawa-san, das komödiantische Spin-Off, hat sich extrem viel verkauft damals in Japan, als der erste Band rauskam. Ich glaube, fast 300.000 Exemplare inzwischen. Also ungefähr. Das ist gut. Ja. Also ungefähr die Hälfte von so einem normalen Conan-Band. Ich glaube, Zero's T-Zeit wird da mindestens rankommen. Auf lange Sicht. An Conan oder an das Täter-Spin-Off? Um Gottes Willen. An das Täter-Spin-Off. Ja. Ja, weil Zero ist ja auch momentan gerade sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob der halt nur von den Medien oder von der Merchandise-Industrie gepusht wird oder ob die Merchandise-Industrie eben aufgrund der großen Beliebtheit ihn so groß darstellt im Moment. Also deshalb, als ja. Also als Zero's T-Zeit damals angefangen hat und da die erste Ausgabe halt mit Cover und mit Farbseiten drin war, da gab es Medienberichte, dass die Shonen Sunday in den Läden überall ausverkauft ist und die Lieferschwierigkeiten haben, weil die Nachfrage so hoch ist. Und die hatten jetzt auch für die Shonen Sunday Super, was ein monatliches Magazin ist von der Shonen Sunday, die hatten jetzt so eine Aktion, dass sie 4 Amuro-Cover in Folge gemacht haben. ja. Also halt mit seinen verschiedenen Formen halt. Als Organisationsagent, als Sicherheitspolizist, etc. Und die Berichte, die ich gesehen habe, die Sunday Supers waren auch immer sehr schnell ausverkauft mit den Covermotiven. Also ich glaube, die Nachfrage ist schon da. In der Super läuft das Täter-Spin-Off, nicht wahr? Schon in Sunday Super? Dann ist es ja wenigstens ein bisschen Bezug da. Ja, aber interessantes Phänomen tatsächlich mit Zero, und ich denke auch tatsächlich, dass sich der Manga gut verkaufen wird und vielleicht kriegen wir sogar die Möglichkeit, die Spin-Offs nach Deutschland zu bekommen. Würde ich mir tatsächlich sehr wünschen. EMA, Wink an EMA. Genau, hust, hust. Ich meine, ja. wir haben Magic Kaito in Deutschland bekommen. Verkauft sich nur halb so gut wie das Täter-Spin-Off. Was haltet ihr denn für wahrscheinlicher, dass wir eher die T-Zeit bekommen oder eher das Täter-Spin-Off? Nach Wunsch beides, bitte. Nach Wunsch. Aber EMA wird wahrscheinlich, wenn, dann erstmal nur eins holen. Film 22 ist bei uns ja noch ein bisschen hin. Dass sie das vielleicht irgendwie so deichseln, dass sie den Manga lizenzieren und dann den ersten Band rausbringen, wenn Kase gerade die Promotion für Film 22 anfällt in Deutschland. Ja, nee. Ja, also ich denke tatsächlich auch, dass die Zero's T-Zeit die größeren Chancen hätte hier auf dem hiesigen Markt. Ist ja auch immer unterschiedlich im Vergleich zum japanischen Markt. Man muss ja sehen, was gut ankommt. Ich meine, in Japan laufen zum Beispiel Sportmanga und so weiter auch recht gut, was hier in Deutschland nicht wirklich ein Standbein hat oder erst ein aufbauendes Standbein. Also ich würde vermuten, Zero's T-Zeit würde sich mehr lohnen, aber das Täter-Spin-Off ist natürlich schon länger draußen. Das heißt, vielleicht ist das lizenztechnisch da sinnvoller, erstmal das Täter-Spin-Off zu holen oder man weiß es nicht. Wo wir auch gerade beim Genre waren, muss man natürlich auch sagen, dass Zero's T-Zeit natürlich auch näher dran ist an Conan an sich vom. Also es ist natürlich keine richtige Mystery-Geschichte, aber es ist zumindest halt eine ernsthafte Geschichte und ernsthafte Darstellung. Und das andere ist halt, ja, es ist ein Comedy-Spin-Off. Finden das die Fans so gut in Deutschland? Wie reagieren die darauf? Weiß man nicht. Ein bisschen Risiko. Und Zero's T-Zeit ist da vermutlich auch die sichere Bank. Sicherere Bank. Oder EMA fragt uns einfach wieder, wie sie das ja jetzt schon bei den Titeln gemacht haben. Vielleicht kommt das, nachdem der Kokoro-Sonderband durch ist. Ich seh die Abstimmung schon vorher. Was sollen wir als nächstes machen? Täter-Spin-Off, Amuro-Spin-Off, Professor Agasa-Sonderband. Und dann kriegen wir doch noch den Agasa-Sonderband, der so lange gefordert wurde. Und die Detective Boys haben auch noch keinen. Ja, technisch gesehen haben sie keinen, ja. Natürlich. Ach, Sherry. Ja, gut, dann machen wir weiter mit dem mit einem Ending, das erschienen ist, quasi als Überleitung zum Anime in Japan, der danach folgt. Ending 57, Sadame, ist am 28. Juli gestartet mit der Episode 909. Und wie fandet ihr das so? Ja, es ist halt ein Ending, ne? sie haben... So. Ja. Wusste ich nicht. Ja, also der Song, also ich den Song finde ich richtig gut. Er ist so ein bisschen melancholisch, aber auch schön, halt, wie es halt immer so ist. Ich finde, die Openings, die müssen pushen und die Endings, die müssen so ein bisschen sanfter sein und so sanft aus einer Folge rausgleiten, das geht mit dem Ending ganz gut. Zumindest, wenn man an bestimmten Stellen die Augen zumacht. Denn so sehr ich eine schlafende Ran und einen schlafenden Shinji auch schön finde, die sich beim Schlafen die Hände halten, diese Laufanimation von Takagi, ne, der hat ja auch schon bei uns im Forum und auch bei uns auf Discord viel Kritik einstecken müssen und auch sonst überall, wo ich das gesehen habe, weil es sieht halt aus wie so ein Animationsrest, den man noch irgendwo rumliegen hatte aus Testzwecken. Und dann hat man gesagt, ja gut, hau den da noch irgendwie rein, auch wenn sie furchtbar aussieht. Aber. Das Gefühl habe ich aber öfter. So, hier irgendein Rest reingepackt, keine Ahnung, wofür wir den brauchen. Den hat der Praktikant mal eben machen müssen in seinem Praktikum, so Farben ins Ending. Und dann mussten ja auch unbedingt noch Amuros tote Freunde alle ins Ending mit rein. Das ist ja inzwischen ist das ja alles vermutlich leider Kanon und so. Also beziehungsweise man wusste das ja schon, also Amuros vier tote Freunde von der Polizeischule, mit denen er schon lange Kumpels ist, ist natürlich Date, den wir ja aus dem Manga kennen, da wo Takagima entführt wurde, war Taro Date, Scotch, klar. Und seit Film 20 wissen wir auch, ja, er war wohl auch mit Matsuda auf der Polizeischule, Jinpei Matsuda, aus Eine Stadt als Geisel. Es passt natürlich, weil die sind alle gleich alt, also macht Sinn, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit auf der Polizeischule waren. Aber wie sie jetzt auch bestätigt ist, die waren alle befreundet und auch Kenji Hagawara, der im Manga gar nicht vorkommt, beziehungsweise also nur erwähnt wird, aber im Anime von Eine Stadt als Geisel im Prolog so ein paar Anime-Only-Szenen bekommt, wo er da die Bombe auf dem Riesenrad versucht zu entschärfen und es dann nicht schafft. Der ist da jetzt auch noch reingeworfen worden. Das sind jetzt halt quasi so die fünf Freunde von der Polizeiakademie und beziehungsweise Amuros vier tote Freunde. Und die sind auch im Ending mit drin jetzt, weil... Das kam in Zero's T-Zeit mal vor und Gosho Aoyama hat das im Mai mal beim Con-Café auf eine Wand gemalt als Message. Und ja, das muss jetzt auch ins Ending mit rein, weil Amuro. Besser als Takagis Laufanimation. Auch wenn ich finde, das ist echt nicht, auch wenn ich wirklich weiterhin finde, es war echt nicht nötig, dass man auch noch Matsuda und Hagawara jetzt auch noch in Amuros Vorgeschichte irgendwie rein retconnen muss. Also, puh. Aber ja, das gut. Ist einfach zu viel gerade. Also es irgendwann ist auch mal gut. Es hat alles mit Amuro zu tun. Alles ist wahrscheinlich, Amuro ist wahrscheinlich irgendwie auch noch Halbbrite und auch noch mit den Akais verwandt. Und gehört auch noch zur Akai-Familie. Ja, eigentlich, deshalb ist er ja blond. Ja, genau. Es hat ja einen Grund, bestimmt. Wahrscheinlich heißt der Manga bald Detektiv Amuro. Ja, gut. Hat es auch übernommen. Bald steht der Film 23 an in Japan. Und ich hoffe, die Merch-Maschine schlägt so hart um und die ganzen Amuro-Fans, die jetzt sagen, ja, Amuro, das ist nicht nur Promotion und so, die stehen da wirklich dahinter. Und da kommt plötzlich wieder die ganze Kaito-Kid-Promotion und die Leute sagen, aber wo ist denn mein Amuro? Aber so hart, wie sie jetzt Amuro pushen, haben sie Kaito-Kid nie gepusht. Sag mal... Ja, angeblich mal populärster Gastcharakter und jetzt, ja, wo bist du jetzt? Nicht mehr. Jetzt ist hier blond und dunkelhäutig angesagt und nicht mehr Zylinder und Monokel. Tja, so ändert sich das im Laufe der Zeit. Nach 20 Jahren. Zylinder und Monokel wäre doch auch ein guter Titel für die nächste deutschen exklusive Nein, nein, nein, nein. Der heißt dann Aufgewacht, Kid. Oh nein. Gottes Willen. Ja, oder hier Zaubertricks und Kleeblatt. Genau. Ach, Gottes Willen. Oder Pik und Karo. Ja, na gut. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich da bei euch, was das neue Ending anbelangt. Der Song, den fand ich sehr passend zum Ending. Er war schön ruhig und entspannt und ja, was Lasse schon gesagt hat, am Ending passt so ein ruhiges Lied einfach. Von daher, hört sich auch sehr gut an. Und wir werden es ja jetzt demnächst dann auch öfter hören. Und deswegen, ja, denke ich mal, kann man sich damit sehr gut anfreunden. Ja, die Animationen waren natürlich nicht so spannend. Und ich dachte auch, als ich dann gesehen habe, wie Takagi da langläuft, habe ich gedacht, wie jetzt haben sie, Conan ist jetzt Ende mit Laufen, jetzt haben sie Takagi, der läuft. Also so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt keinen Conan mehr, der läuft, jetzt brauchen wir jemand anders, der läuft. Also so irgendwie, als wenn dieses Laufen so, ja, irgendwie sowas 0815-mäßiges ist, was wir unbedingt reinmachen. Die wollten müssen. Halt zeigen, dass es bei ihnen läuft. Also, ja, läuft bei denen. Das ist ja auch so Anime-Opening und Ending irgendwie 101 irgendwie. Charaktere laufen irgendwo hin, ein Charakter greift mit der Hand irgendwo so in die Leere. Ja. Oder halt starren dramatisch in die Kamera, während Wind durch ihr Haar weht. Das sind so die guten alten Motive von Anime-Openings und Endings. Nicht nur von Conan. Den Baum nicht vergessen. Den Baum. Ja, der Baum. Ja, der elendige Baum, richtig. Und für dieses Ending gab es natürlich auch noch, wer den Film gesehen hat, sehr viele Avengers Infinity War Memes. Die englischsprachige Community war da sehr schnell dabei, daraus auch noch einen Witz zu machen. War vermutlich keine absichtliche Referenz, aber würde ich jetzt einfach mal so spekulieren. Und natürlich hat hier vermutlich keiner Avengers Infinity War gesehen, deswegen wisst ihr jetzt nicht, was ihr dazu sagen sollt. Hm. Ja, das ist richtig. Ich habe das nicht gesehen. Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir wieder 4 neue Episoden, also natürlich Filler-Episoden. Wir fangen an mit Episode 905 und 906, der Augenzeugenbericht nach 7 Jahren. Und die Folgen wird uns jetzt Lasse kurz vorstellen. Wir beginnen mit einem kleinen Flashback. Vor 7 Jahren in Haido beobachtet ein kleines Mädchen einen Mord, bei dem 2 Männer in ganz speziellen, komischen Masken einen Mann in einer Gasse erstechen und ihm einen Koffer abnehmen. Und sie wollen schon das Mädchen ermorden, beziehungsweise einer davon will auch schon das Mädchen ermorden, was jetzt unweigerlich Zeuge des Mordes geworden ist. Doch ein anderer redet dem Mädchen gut zu. Und wir springen wieder in die Gegenwart. Conan, Ran und Kogoro wollen einen kleinen Ausflug machen, beziehungsweise sind schon da. Und Conan und Ran denken sich so, ach, das ist ja nett, dass Kogoro uns hier eingeladen hat. Ist doch schön, aber dann fällt Kogoro ein Flyer aus der Tasche und da sehen sie, ach Mensch, die Pension, wo wir bleiben werden, ist bekannt dafür, dass sie im ganzen Umkreis eine Vielzahl an Biersorten anbietet und sogar von einem speziellen Promi, dem Prinz des Bieres, empfohlen wurde. Sie treffen dann auch auf andere Gäste, die ebenfalls in der Pension bleiben wollen, die dann auch zusammen mit Kororan und Conan abgeholt werden von einem Mitarbeiter der Pension, wo sie dann hingefahren werden. Dort ist gerade ein etwas stämmiger Mann dabei, mit der Besitzerin der Pension zu reden, doch sie kommen im Streit nicht zueinander und der Mann geht weg, als er sieht, dass die Gäste eintreffen. Zusätzlich ist auch noch anwesend die 12-jährige Tochter der Pensionsbesitzerin und sie werden alle Versammelten setzen sich erstmal schön zusammen für einen Nachmittagstee. Währenddessen spricht Conan so ein bisschen mit Miona. Sie haben da schöne Landschaftsfotos in der Lodge hängen und solche Kuhmagneten. Da habe ich mich auch mal eingelesen. Das sind solche Dinger, die lässt man eine Kuh schlucken und das bleibt dann im Magen drin und zieht irgendwelche Nägel und Schrauben oder sowas, was eine Kuh aufzusehen, irgendwie verschluckt an, damit diese Dinger nicht frei im Magen rumfliegen und irgendwie die Magenwand aufreißen oder so. Die liegen da halt rum, damit kann man schön spielen, nämlich irgendwelche Kronkorken von den ganzen Bierflaschen, die da konsumiert werden, aneinander rein oder so ein kleines Spiel draus machen. Und dann stößt auch der besagte Prinz des Bieres dazu, der da jeden Monat in der Lodge sich so ein bisschen entspannt und sich ordentlich als in die Binde kippt. Und zusammen genießen sie dann alle schön den Nachmittagstee. Wobei die Sprache auf das T-Shirt von einem Gast zu sprechen kommt, denn er trägt ein T-Shirt von einer Serie namens Mast Comet Bion, oder also der maskierte Komet Bion, einer alten Serie, also halt in so einer Anspielung wie diese ganzen Sentai-Sachen, falls man das kennt, was in Japan, was dann später im Westen als Power Rangers umgesetzt wurde. Oder auch Mask Rider und sowas, diese ganzen japanischen Live-Action-Serien. Eine Anspielung darauf. Und er hat auch eine Maske davon dabei tatsächlich, nicht nur auf seinem T-Shirt ist die drauf, er hat auch eine richtige dabei. Die zieht er an und gibt dem kleinen Mädchen Miona damit eine Panikattacke. Ups. Unweit von der Lodge, der Pension, zieht die Polizei aus einem See eine Leiche heraus. Und der stämmige Mann, der vorher bei der Pensionsbesitzerin war, stellt sich als Präfekturpolizist heraus, ein Kriminalkommissar, der jetzt eben auch diesen Fall untersucht und deswegen später bei der Pension aufschlägt und alle Leute mal verhören will, denn die Pension liegt direkt an einem Tal, wo der Fluss ist, der in diesen See läuft. Das heißt, theoretisch hätte man ihn irgendwie von hier ermorden können vielleicht. Und deswegen müssen die Alibis der Gäste und alles Mögliche überprüft werden. Tatsächlich stellt sich raus, der tote Mann ist ein Bekannter des Prinz des Bieres, denn sie waren früher zusammen ein Comedy-Duo, was sich dann aber irgendwann zerstritten hat, und er arbeitete jetzt als Klatschreporter, der Tote, und wollte vermutlich irgendwelches Dreck über seinen ehemaligen Partner aufwirbeln. Doch der Partner hat zum Glück ein Alibi. Zudem hatte er auch noch der Tote hatte auch eine Must-Comet-Bion-Sammelkarte dabei in seiner Tasche, womit wieder das Gespräch auf diese alte Serie kommt, die damals abgesetzt wurde, weil sich ein Mord ereignet hat, in dem unter anderem diese Masken aus der Serie als Tarnung für die Täter, von den Tätern benutzt wurde. Deswegen wurde die damals abgesetzt und unter anderem zusammen mit schlechten Quoten. Und als sie wieder auf dieses Verbrechen, diese Serie zu sprechen kommen, hat das kleine Mädchen, Miona, schon wieder so eine halbe Panikattacke, und dann erwähnt einer der Gäste noch, da war doch noch vor 7 Jahren, da war doch so ein 5-jähriges Mädchen, was es irgendwie beobachtet hat, angeblich, laut Medienberichten, und dann kriegt die 12-jährige Miona endgültig eine Panikattacke und wird ohnmächtig. In der Nacht setzt sich erstmal alles zur Ruhe, die Polizei ist wieder abgezogen, so richtig kann man keinem was nachweisen. Und spät in der Nacht werden dann Ran, Konnen und Kuro aber nochmal geweckt von einer der Gäste, denn das Wohnzimmer der Lodge ist komplett verwüstet. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber man ruft erstmal alle Gäste zusammen und dabei stellt sich raus, der Prinz des Bieres, der antwortet nicht, wenn man an seine Tür klopft. Deswegen bricht Ran die Tür auf und es stellt sich raus, er wurde ermordet. Ja. Das ist so grob die Ausgangslage für diesen Fall. Wer genau der Täter ist, das müsst ihr natürlich selber rausfinden, indem ihr den Doppel-Zweiteiler guckt. Ich persönlich muss sagen, ich fand diesen Zweiteiler überraschend stark in der ersten Folge. Ich finde, dieses ganze Szenario war schön dargestellt und diese ganzen verschiedenen Leute, die in der Lodge wohnen, das war alles sehr nett gemacht, sehr solide aufgebaut, weil sie sich eben auch die Zeit mal wieder nehmen konnten, das richtig aufzubauen. Die Auflösung in der zweiten Folge 906 fand ich dann so, ja, eher so lala. Also das ganze Setup und alles war spannender als dann, wie der verschlossene Raum jetzt genau zustande gekommen ist. Und ja, das Ganze wurde leider so ein bisschen nicht mit dem Knall aufgelöst, sondern eher so, ja, floss so dahin. Das Größte kam noch am Ende, wo der Täter dann eben vom Augenzeugenbericht des kleinen Mädchens, also es ist natürlich offensichtlich, das 5-jährige Mädchen vor 7 Jahren war natürlich die 12-jährige, die da in der Lodge wohnt, die immer eine Panikattacke bekommt, wenn man die Masken erwähnt, die damals benutzt wurden, Zwinker. Und wenn der Täter dann nochmal mit ihr konfrontiert wird am Ende, die Szene fand ich dann am Ende nochmal richtig stark, aber ansonsten, ja, schöner Aufbau in der Auflösung, nicht ganz so geliefert. 3 von 5 Biersorten. Ja, würde ich mich dem Großen und Ganzen nach anschließen. Also ich fand die Struktur auch sehr interessant. Vor allem, dass der eigentliche Kriminalfall ja erst in der zweiten Episode beginnt und wir ja in Episode 1 eigentlich nur die Vorgeschichten erfahren und wie die Personen so miteinander zusammenhängen und ja, wir im Prinzip so ein bisschen ja, Slice of Life zu sehen bekommen, also wie das alles so passiert und dann Kogoran, da begleiten wir diese Bierprobe mit dem Prinz des Bieres macht, was ich sehr interessant fand, dass es diesen Menschen gibt, weil ich bisher halt immer nur von Menschen gehört haben, die Weinsorten unterscheiden können. Jetzt das Pendant dazu zu haben, dass es eben auch das gleiche mit Biersorten gibt, sehr interessant, also wusste ich auch nicht. Auch schön dann quasi, dass man diesen Fakt mit dem Kuhmagneten hatte, den Lasse ja vorhin schon ausreichend erklärt hatte, dass Miona-chan das den anderen beiden da noch so erklärt hat. Also ja, war eine schöne anzusehende erste Episode. Naja, und dann in der zweiten Episode haben wir dann halt so ein bisschen mehr mit dem Fall zu tun bekommen. Und interessant war dann eben auch die Parallele oder das Zusammenhängen eben mit diesem Fall von vor 7 Jahren. Waren es 7 Jahre? Ne? Ja, 7 Jahre. Halt, wie das dann alles irgendwie zusammenhängt und dann so die Frage im Raum steht, wie das alles, wer da mit wem irgendwie in Verbindung stand und Miona, die als Augenzeugin irgendwie fungierte und dann aber irgendwie nichts sagt und so. Also hat mir sehr gut gefallen, die beiden Episoden zu sehen und ja, ich vergebe auch um ja, gute 3 von 5 Kronkorken. Dann machen wir weiter mit der nächsten Episode, 907. Der Bodyguard, der J-League und diese Folge wird uns Olli vorstellen. Ja, dann mache ich mal. Hier haben wir auch wieder eine Filler-Episode. Was heißt auch wieder? Philipp hat es vorhin ja angedeutet, dass wir heute nichts anderes hören werden. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr noch nicht abschaltet. In dieser Episode geht es im Prinzip darum, dass in Japan die Fußballsaison wieder losgeht. Und Kogoran als mittlerweile berühmter Meisterdetektiv wird engagiert, sozusagen die Saison zu eröffnen, indem er den ersten Schuss abgibt. Und ja, ein bekannter Privatdetektiv, der die Fußballsaison eröffnet, das ist natürlich ein super Highlight. Und deswegen wird er halt ins Stadion eingeladen, wo eben die Fußballmannschaften Tokyo Spirits und Big Osaka spielen. Das erste Spiel der Saison. Und weil Kogoro halt nicht alleine geht, das wäre ja sonst sehr langweilig, nimmt er netterweise Conan und die Detective Boys alle zusammen mit. Und die sind ja auch sehr fußballinteressiert und vor allem Ayumi freut sich sehr, weil sie ein sehr großer Fan von Tokyo Spirits Mann Hideo Akagi ist, den wir ja auch schon aus der Serie kennen, damals, ganz am Anfang noch. Und ja, dann sozusagen, ja, erleben wir sozusagen, bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen, wie es so im Stadion halt abläuft und werfen einen Blick in die verschiedenen Spielerkabinen, in die Lounge, wo die sich halt ausruhen und erfahren da so ein bisschen über die, ja, wie Geschehnisse, wie das da quasi so abläuft. Denn Ayumi hat für Hideo ein Spezialgesundheitsgetränk mitgebracht, weil der sich halt vorher ein bisschen verletzt hatte und sie möchte ihm das halt gerne geben, damit er sich wieder erholt. Und ja, da erfahren wir dann halt, dass das alle Getränke streng kontrolliert werden, weil wegen Doping und so, da Skandale sind da ganz groß in der Diskussion. Und auch ganz am Anfang haben wir einen kurzen Einblick in so ein Wettbüro bekommen, wo dann so ein paar ja, Herren in Anzügen saßen und auch so über diese Wetteinsätze, die man ja auch machen kann beim Fußball, da spekuliert haben und auch mit Wettbetrug kann es ja, ja zu Fällen kommen und deswegen haben wir da so ein bisschen die Schattenseiten des Fußballs mit Doping und Wettbetrug, die auch eine kleine oder größere Rolle in der Episode spielen. Dann lernen wir noch die, ich nenne sie mal Gerätewartin oder ich weiß gar nicht, wie man den Beruf bei uns nennt, halt, das ist halt die Person, die dafür sorgt, dass die Spieler ihr Equipment haben, ihre Handtücher, ihre Getränke und so, weil die halt selber nichts mitbringen, um damit denen das an nichts fehlt und sie sich voll aufs Spiel konzentrieren können, wird alles für die vorbereitet und das macht eben diese Person, die halt genauer gesagt noch in Ausbildung ist und ihr Chef, der sie halt ausbildet, den lernen sie halt da auch kennen und der ist so ein bisschen mürrischer drauf, der ist halt auch ein bisschen strenger mit ihr und wenn sie da nicht so ganz was richtig macht, dann kriegt sie auch schon mal ein bisschen was zu hören von ihm. Naja, dann geht's im Prinzip los, dass Kogoran dieses Spiel halt demnächst dann eröffnet. Vorher nimmt er dann noch einen Schluck aus so einer besonderen Getränkeflasche, wo halt die Spieler drauf gedruckt sind, so als Motiv. Das haben wir hier in Deutschland auch mit unserer Nationalmannschaft, so als kleiner Informationsrand. Und naja, dann soll Kogoran halt das Spiel eröffnen. Er steht auf dem Platz und plötzlich plagen ihn Bauchschmerzen und Magenkrämpfe und das, was er da zustande bringt, ist nicht wirklich an Fußball zu denken, sondern er will eigentlich einfach nur schnell aufs Klo und ja, dann geht das Spiel quasi los und im Hintergrund läuft sozusagen die Ermittlung, dass er da sozusagen irgendwie das sozusagen als Anschlag auf einen Spieler halt hätte gewertet werden können, weil der auch dieses Getränk hätte trinken können. Und ja, dass man dann sozusagen da die Brücke schlägt zu dem Wett- und Doping-Skandal. Und ja, dann bekommen wir halt von dem Spiel nicht so viel mit, wie wir es in Film 16 bekommen haben. Aber hier geht es dann halt mehr um den Fall, den Kogoran dann vielleicht aufklärt. Vielleicht muss er aber auch die ganze Zeit auf der Toilette verbringen. Ich verrat's euch mal nicht. Sondern lasst euch selber diesen Episodenfüller Einteiler gerne anschauen. Mir persönlich hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also es war für mich wieder so eine schöne Unterhaltungsepisode. Also der Fall an sich und diese ganzen Sachen mit dem Doping und dem Wettskandal und das alles, das hat mich in dem Fall nicht so besonders interessiert. Also ich fand mehr so schön quasi mitzuverfolgen, wie die Detective Boys da halt ins Stadion gehen, da in besondere Plätze kommen und wo sonst eigentlich kein normaler Mensch hinkommt, sondern dass die als VIP-Gäste sich das alles angucken können, exklusiv und da so ein bisschen Eindruck bekommen und man sie da so begleitet und wie Ayumi dann auf ihr Idol trifft und mit dem so ein bisschen redet und ja, das hat mir, wie gesagt, sehr gut an dieser Episode gefallen, deswegen war das so eine recht entspannte Episode, die man zwischendurch immer mal gerne gucken kann. Und ja, ich gebe hier eine Bewertung von ganz soliden 3 von 5 Spielergetränkeflaschen und überlasse euch selber, ob ihr die Episode mit anschauen möchtet oder nicht. Vielleicht bekommt ihr ja noch einen Eindruck von jemand anders, der auch eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung hier in diesem Podcast abgibt. Also ich habe eine... Von mir persönlich gibt es eine ganz klare Nicht-Empfehlung. Ich fand die Episode, also die war ja schon so ein bisschen speziell beworben. Wir haben wieder ein Cameo von dem Typen, von dem Fußballspieler, der auch im Film 16 kurz mit drin war. Und das ist jetzt alles ja mit Fußball und Weltmeisterschaft und so. Riesenbuhai und so. Man merkt das auch. Die Episode ist vom Animationsstandard her ein bisschen über dem, was wir normalerweise im Anime inzwischen so präsentiert bekommen. Aber im Endeffekt finde ich, die Episode lebt halt von so 2-3 kleinen Momenten, halt wenn Ayumi irgendwie halt total mit roten Wangen in Ohnmacht fällt, weil sie Hideo da die Wasserflasche geben konnte, oder wenn Conan Higo erwähnt und Haibara ihn dafür anstarrt. Das ist ganz lustig. Oder halt Kogoran, der irgendwie schnell auf Klo muss und das lustig animiert ist, aber ansonsten fand ich die ganze Episode einfach also das war einfach nichts Halbes und nichts Ganzes im Endeffekt. Und vermutlich hätte sie auch wieder davon profitiert, ein Zweiteiler zu sein, dass es überhaupt einen Mystery-Teil in dieser Folge gab, konnte man auch ganz schön leicht vergessen, weil das irgendwie am Ende noch so rangeklatscht war, weil wir brauchen halt ein Mystery irgendwie, ne? Ja, Nee, also ich fand, das war nix. Da habe ich auch noch irgendwie so für die netten Momente vielleicht so 1,5 von 5 Elfmeterschüssen. Ich finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, wann man die Folge guckt. Also ich hatte schon ziemlich Lust dazu, weil eben ja sowieso gerade Fußball im Trend war. Und warum nicht Fußball und Conan? Mochte ich halt beides gerne zu der Zeit. Conan mag ich immer noch sehr gerne. Fußball ist so WM-bedingt. Und ich glaube, genau dafür ist die Folge ja auch gemacht worden. Also es war wahrscheinlich kein Zufall, dass sie genau dann lief. Das heißt, in dem Moment hatte ich schon Lust darauf. Aber so rein realistisch gesehen, wie Lasse das eben erklärt hat, hat er schon recht. Es ist keine besonders gute Folge. Deshalb würde ich auch nur 2 von 5 Fußballstadien geben, weil ich fand es einfach unterdurchschnittlich als Folge. Aber natürlich muss das jeder selber sehen. Wenn er Lust hat auf Conan und auf Fußball, dann ist das trotzdem ja was für diejenigen. Ja, eine Episode haben wir noch und ich würde sagen, die hören wir uns auch gerne nochmal an, worum es denn da so geht. Und das macht jetzt Bianca für uns. Genau, wieder eine Filler-Episode. Wir haben es ja schon gesagt, es gibt nichts anderes heute. Und es ist auch wieder nur ein Einteiler, also ein bisschen Conan für zwischendurch quasi. Und es beginnt eigentlich relativ typisch. Kogororan und Conan sind mal wieder irgendwo unterwegs auf Reisen. Ich weiß gar nicht, wie oft die frei haben oder wie viel Zeit die haben dafür. Und diesmal sind sie gar nicht so weit weg. Sie sind in einem ländlich gelegenen Hotel in der Nähe von Tokio, wohinter so ein schöner kleiner Fluss fließt. Und überhalb von dem Fluss gibt es sogar eine Wassermühle. Gibt es tatsächlich relativ viel in Japan. Und die Mühle wird aber halt gar nicht mehr als solche genutzt, sondern drin befindet sich einfach nur ein Lagerraum für Eis. Warum auch immer man Eis in Mühlen lagert. Jedenfalls sind im selben Hotel 3 Studentinnen. Maria, Yuko und Yuri. Und die letzte erkennt sofort, ah, oh, Koromori will sofort ein Foto mit ihm machen. Anscheinend ein Fan. Und Ran will dann das Foto machen, aber das ist nicht nötig, weil Yuko hat einen Selfie-Stick, den ja heutzutage viele immer mit sich rumschleppen. Und so können dann am Ende alle zusammen aufs Foto. Und ja, später sieht man sie dann halt alle beim Essen. Die 3 Studentinnen zusammen an einem Tisch und ja, Kokoro mit Ran und Conan. Und es gibt halt logischerweise Essen für alle Gäste des Hotels. Und die Studentinnen fangen an, ihr Essen zu fotografieren mit dem Smartphone. Was Kokoro total bescheuert findet, aber Ran erklärt ihm dann, dass ist halt gerade so ein Trend und sie hat das auch gemacht mit Sonoko zusammen. Ja, die Mädels, die tuscheln dann natürlich über ihre Fotos. Wer hat denn das Beste und Schönste gemacht? Anscheinend ist das ihr absolutes Hobby gerade und sie können über nichts anderes reden. Ja, jedenfalls wollen die aber auch an einem Fotografiewettbewerb teilnehmen, wo man ein gebundenes Buch seiner eigenen Fotos gewinnen kann und dementsprechend sind die natürlich eifrig dabei. Dann erhält aber die Yuko eine Nachricht auf ihrem Handy und verlässt die Szenerie. Später gibt auch Marias Handy einen Ton ab, weil ihr Akku fast leer ist, also geht diese auch. Und Yuris Handy besitzt ebenfalls kaum noch Akku und am Ende sind sie alle 3 weg. Die kommen auch erstmal nicht zurück, als das Hauptgericht serviert wird. Aber etwas später kommen dann Maria und Yuri zusammen und stellen fest, die Yuko ist noch gar nicht da. Sie vermuten, dass die vielleicht noch irgendwo Fotos macht. Und in dem Moment, als Ran, die jetzt auch Fotos macht von ihrem Essen, gerade ihr Dessert fotografieren will, bemerkt sie, dass in dem Fluss, der hinter dem Hotel entlang fließt, irgendwas Rotes angespült wird, was aussieht wie Blut. Daraufhin fängt Maria an zu schreien und man sieht, dass zwischen den roten Pflanzenblättern die doch kein Blut sind, eine bewusstlose Yuko vorbeitreibt. Kogoro springt natürlich sofort in den Fluss und versucht sie zu retten, aber sie ist schon tot und man ruft die Polizei. Conan schaut sich die Leiche wie immer genauer an und merkt, dass es natürlich kein Mord ist. Erstmal sieht er, dass sie überall Kratzer hat. Und Maria, die Freundin, fängt natürlich an zu weinen, wie das öfter so ist. Conan guckt sich das Ganze an und ist natürlich mal wieder skeptisch. Megure befragt dann natürlich alle Leute und Yuri und Maria erklären, warum sie überhaupt hergekommen sind und dass sie Yuko das letzte Mal gesehen haben, als sie eine Nachricht bekommen hatte und gerade weggegangen ist. Und die erklären dann auch, was passiert ist. Sie haben die Leiche gefunden, Kogoro hat versucht, sie zu retten, aber die war ja schon tot. Und Conan fragt sich, warum sind die Studentinnen eigentlich in dieses Hotel gekommen? Sie sagen, sie wollten noch einmal zusammenfinden. Conan weiß jetzt aber den Grund nicht. Scheint relativ interessant zu sein. Und das erklärt Yuko auch später, Yuri auch später, dass sie mit Yuko einen Streit hatte über Fotos und deshalb wollten sie sich nun versöhnen. Takagi stellt dann später fest oder gibt weiter, dass festgestellt wurde, dass Yuko an einem Schlag auf den Hinterkopf gestorben ist und diese roten Pflanzen, mit denen sie eingedeckt ist, das ist irgendeine Algenart, die in Japan häufig vorkommt. Und da die so klein ist und es ganz viele davon gab, sah das halt so ein bisschen aus, als würde Blut vorbeitreiben. Man fand ebenfalls neben dem Fluss Yukos Handy und ihren Selfie-Stick, also vermutet man zuerst, es war ein Unfall, dass sie vielleicht beim Selfies machen an der Mühle in den Fluss gefallen ist und sich dabei den Hinterkopf aufgeschlagen hat. Conan bleibt wie immer skeptisch, schaut sich die ganze Gegend mal an rund um die Mühle, findet dort die Eisblöcke, während Takagi noch weiterhin Befragungen durchführt. Bei der ganzen Aktion stürzt Conan irgendwann selbst, und er zieht sich einige Kratzer zu an Rosenbüschen und er stellt fest, die Leiche hatte ja auch Kratzer und eine von den beiden Mädels hatte ebenfalls welche. Daraufhin muss Conan mal wieder Kogoro betäuben und Kogoro, der vorher noch ziemlich dagegen war, dass die Mädels oder eine von den Mädels schuld an dem Tod von der Yuko ist, hat natürlich wieder einen plötzlichen Sinneswandel, den er aber Megure dann wie immer mit einem psychologischen Trick erklären kann und der ganze Fall löst sich auf. Wer die Täterin ist von den beiden, es sind diesmal tatsächlich nicht drei potenzielle Täter, sondern es waren nur drei Leute und eine ist tot und zwei könnten die Täter sein. Wer das ist, verrate ich nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Episode ja selber angucken. So von der Bewertung her würde ich sagen, ja, wenn man alle Episoden von Conan guckt, guckt man diese natürlich auch. Sie ist aber so partout nicht wichtig. Es ist einfach eine von diesen so relativ durchschnittlich typischen Folgen. Und gar nicht mal so unabsehbar, weil wir haben ja jetzt auch nur zwei potenzielle Täterinnen. Also Leute, die selbst nicht so wirklich hinterherkommen, könnten auch schon vorher von selbst auf die Lösung kommen, wer denn jetzt die Mörderin ist. Ja, ich würde wahrscheinlich nur wie eben auch 2 von 5 Algenpflänzlein geben. Ich finde sogar, eigentlich ist die Folge auch für solche eine Filler-Folge schon fast unterdurchschnittlich, würde ich eher schon sagen, weil dieses ganze Mystery, was wir hier haben, ist eben komplett dadurch gelöst, hier sind Kratzspuren am Opfer. Die hat sich Conan auch zugezogen. Das heißt, der Täter ist derjenige, der auch Kratzspuren hat. Mhm. Das ist buchstäblich das gesamte Mysterium dieses Falls. Und das finde ich schon, also, das ist eigentlich gar nichts. Und dann kann man irgendwie noch eine niedliche Szene machen, wie irgendwie ein Screenshot, wie Ran und Sonoko irgendwie Snapchat-Filter ausprobiert haben. Na gut. Und der Rest, puh. Naja, also ich fand, das war auch nichts. Würde ich auch wieder knallhart zu sagen. Und dann kommt auch noch dazu, dass, wenn man sich die Animationen ansieht, diese Kratzspuren an den Händen von der Täterin, die ja schon vorher zu sehen ist, bevor man weiß, dass die Kratzspuren der Schlüssel sind, natürlich, die sind nicht konsistent. Das heißt, je nachdem, welche Szene es gerade ist, sind die Kratzspuren mal auf dem Handrücken, mal so an der Seite. Und in manchen Szenen sind die Kratzspuren einfach verschwunden und tauchen dann später wieder auf. Was für so ein einziges Indiz, das man als Zuschauer bekommt, den Fall zu lösen, schon ein bisschen krass ist, dass man in manchen Szenen einfach komplett vergisst. Also. Billigproduktion. Ja, also, nee. Ich finde, da kann ich auch höchstens nur 1,5 von 5 komische Algenkratzdinger machen, geben. Auch wenn das Bild, das Snapchat-Bild von Ran und Sonoko war süß. Und als die Leiche aus dem Wasser gezogen haben, ich fand die Leiche, wie sie so am Boden lag, während Kogoro den Puls gefühlt hat, wie die mit diesen Algen bedeckt war, dieses Einzelbild, das fand ich, sah schon sehr schön aus. Aber wenn sich die positivsten Aspekte einer Folge so auf 2 Bilder reduzieren lassen und halt der Fall so komplett Mist ist, dann ist das halt nichts. Du hast ja ein echt gutes Auge, Lasse. Also, ich denke beim Gucken gar nicht mal daran, dass die Kratzspuren jetzt mal da sind und jetzt wieder weg sind. Finde ich echt cool. Ja, muss ich sagen, habe ich aber, ist mir aber auch aufgefallen, also, dass das dann teilweise nicht da war. Du bist doch auch cool, Olli, das ist doch cool. Da sind wir beide cool. Super. Ja, genau. Was man von der Episode, wie gesagt, nicht so behaupten kann. Also, ich bin da auch bei euch und ja, vergebe mal, ja, ich weiß es gar nicht, so wenig, so 1 von 5, da finde ich so, eigentlich finde ich schon zu schlecht. Also, ich vergebe mal nicht so gute 2 von 5 Selfie-Sticks. Weil ich finde auch, also die Episode kann man getrost weglassen, da passiert wirklich absolut nichts Relevantes und die interessantesten Dinge hat Lasse ja schon gesagt, das war das Bild der Leiche, also ja des Opfers, wie es dann an dem Fluss gefischt wurde und da dann lag, das haben wir im Newsblog ja auch als Bild, was man da nochmal nachsehen kann, wie es das aussieht. Und dann eben die Tatsache, dass Ran und Sonoko halt dieses Snapchat-Bild mit den Tierchenohren hatten und dass dann der Trend mit, ich nehme an, Pendant zu Instagram in der Folge aufgegriffen wird. Und ja, ansonsten. Das könnte auch Line sein. Line machen die Japaner ja auch alles. Ja. Ja, das war es dann im Prinzip schon. Also mehr Interessantes gibt es jetzt so nicht oder halt noch diese. Die Tatsache, dass es die Algenart wirklich im realen Leben gibt, hat mich Azolla mehr Japonica fasziniert als sonst was. Ja, und deswegen auch das Motiv am Ende, was die Täterin dann hatte, also das fand ich auch so richtig bescheuert. Und ja, deswegen bin ich auch der Meinung, also die Episode muss man auch absolut nicht gesehen haben. Wer sie sich trotzdem gerne angucken möchte, darf das natürlich gerne tun, aber wir sind uns hier alle einig, dass diese Episode auf jeden Fall nichts war. Interessant ist auch, das hört man auch an unseren Stimmen. Also wenn die Folge jetzt mega geil gewesen wäre, dann würden wir hier total motiviert unseren Text eingesprochen haben. Aber wie ihr hört, wir sind, oder wir reden gerade genauso langweilig, wie wir die Episode fanden. Ja, bleibt abzuwarten, was uns in der Zukunft erwartet, aber da gibt es immerhin einen kleinen Lichtblick und ich würde sagen, den schauen wir uns mal an. Wer hat die Glaskugel? Ich schüttel mal die Glaskugel. Schüttel, schüttel, schüttel. Aha, da sehe ich es doch, genau. Die kommenden Episoden, wir haben ja jetzt bereits noch im Juli gehabt, Episode 909, das Monster des brennenden Zeltes, Teil 1. Die besprechen wir natürlich beim nächsten Mal, wenn dann der zweite Teil auch draußen ist, Episode 910, Teil 2. Und dann bekommen wir noch mehr Manga-Umsetzungen im August. Nur es sind Remaster von Rache für Sherlock Holmes, der zweite Heiji-Fall, den ihr jetzt vielleicht auch mal bei ProSieben Max mal wieder gesehen habt in letzter Zeit. Das ist lang her. Der wird als Remaster gebracht in Zweiteiler und dann endet der August auch schon, denn am letzten August, Samstag, findet in Japan das alljährliche 24-Stunden-Fernseh-Event Love Saves the Earth statt, was es in Japan seit 1978 gibt, was so eine Spendenaktion ist im Prinzip, wo halt jeder Fernsehsender mitmacht und die den ganzen Tag ein spezielles Programm dafür geben für wohltätige Zwecke und sowas und Spenden und dass man eben was Gutes tut und dementsprechend gibt es natürlich kein normales Programm, deswegen pausiert Con dann natürlich wie eigentlich so gut wie jedes Fernsehprogramm in Japan an diesem Tag jedes Jahr. Das heißt, der August ist dann auch schon wieder vorbei, deswegen, wir können ja nochmal ganz kurz, auch wenn das jetzt eigentlich nicht Thema dieses Segments ist, sagen, die Folge vom 1. September ist auch schon bekannt. Es ist ein einteiliger Filler, der da heißt, das Anliegen von Kommissar Megure. Wird Megure vielleicht im September irgendwas wollen von Kogoro? Da klingt wenigstens mal der Titel interessant. Ja, das muss ich auch sagen. Also bei dem Titel ist man zumindest ein bisschen gespannt, was denn der gute Megure möchte. Das ist immer so ein bisschen, wenn man die Charaktere schon gleich im Titel hat, dann ist man immer so ein bisschen aufmerksamer. Es gab ja auch in der Vergangenheit diese Filler-Folgen, wie irgendwie der Tag, an dem Kogoro Mori aufgehört hat, ein Detektiv zu sein, der Filler, oder Kogoro betrinkt sich in Satsuma oder irgendwie sowas. die Titel. Ja, oder da wird man gleich aufmerksam. Auftritt oder so? Oder das Abenteuer von Takagi oder ja, irgendwie sowas? Ja, Takagis großer Auftritt, wo ja irgendwie... das war auch die Folge, wo Megure so riesig war und den Takagis Vorstellung angemeckert hat. Wo so ein riesiger Megure so, was sind sie eigentlich für eine Null? Ja. Aber ansonsten, in der kommenden Zeit vermutlich, weil wir haben es ja auch schon angesprochen, der spoilerfreien Zone, es gab jetzt nicht so viele Manga-Sachen in letzter Zeit. Und das Problem ist, dass wir jetzt bei den Manga-Folgen, bei den Manga-Umsetzungen, in so einem Bereich sind, wo man jetzt eigentlich die Episoden schon so ein bisschen mehr am Stück bringen müsste, aber es kommt halt nicht genug nach, deswegen befürchte ich, jetzt könnte dann doch die Fillerwelle kommen. Aber gefühlt sagen wir das auch schon unser zweiten News-Podcast irgendwie, ja, die Pause ist jetzt vorbei von Kurosawa, aber da könnte ja jetzt eine Fillerwelle kommen. Ja, könnte jetzt diesmal wirklich kommen, diesmal wirklich. Ja, gut, dann sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten wie gewohnt. conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews, youtube.com/conninnews. Auf iTunes sind wir zu finden, da könnt ihr uns als Conincast gratis abonnieren. Und wir haben auch einen Discord-Server, conninnews.org/discord. Ich hoffe, das waren alle Verweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.